Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast von René und Stefan. Herzlich willkommen zur 12. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der eben noch mit den Füßen im Wasser war, der sich gerade noch in der Sonne geaalt hat. Hier ist der Mann, der gut erholt aus dem Urlaub zurück ist. Hallo René, buenos dias. Hallo Stefan, grüß dich. Jo. Ja, ich hoffe, du bist ebenso gut erholt. Wir haben 2 Wochen Pause gehabt. Definitiv. Ich bin so erholt, weil wir uns 2 Wochen nicht gesehen haben. Nein, man muss ja dazu sagen, wir haben uns 3 Wochen nicht gesehen. Wir haben mal unseren letzten Podcast vor aufgezeichnet quasi. Wir haben quasi ein Sommerloch gehabt, was wir euch versucht haben zu ersparen. Genau. Deswegen ist auch dieser Podcast heute unter besonderen Umständen erstmal schon verdammt spät. Genau. Heute ist auch nicht Donnerstag. Richtig, weil du kannst ja donnerstags immer nicht neuerdings. Nee, richtig. Ich saß am Donnerstag tatsächlich noch im Flieger. Ja. Ich war ja im Urlaub gewesen und der Rückflug war ein bisschen umständlich. Oh. Also ich war in Spanien gewesen, aber ich bin über die Schweiz geflogen mit 3 Stunden Aufenthalt in der Schweiz. Wenn man halt sehr kurzfristig bucht, dann kriegt man nicht mehr die optimalsten Anbindungen. Naja, aber du hast es ja überstanden und schön, dass du wieder deutschen Boden unter den Füßen hast. Und hast dich hoffentlich super erholt und freust dich auf die nächsten Folgen vom Podcast. Ja, also erholt habe ich mich tatsächlich sehr gut. Das ist der erste Urlaub, so irgendwie 2 Wochen am Stück. Normalerweise nehme ich ja immer nur 1 Woche. Ich kann mich aus unserer damaligen Zusammenarbeit erinnern, dass du ja Urlaub einen Tag in der Woche nimmst. Oder nee, halbtags, eine ganze Woche lang Halbtagsurlaub genommen hattest mal. Das war bei über 2 Wochen, glaube ich, oder über 3 Wochen. Bei einer Fußball-WM war das, ja. Richtig, da ist der Stefan immer nur halbtags zur Arbeit erschienen. Ja, na, man muss ja alle Spiele verfolgen als Fußballfan. Aber das ist schon lange her. Normalerweise nehme ich auch nicht so große Urlaube, weil so 2 Wochen am Stück nicht auf Arbeit zu sein, heißt doch 2 Wochen am Stück nicht zu arbeiten. Da bleibt eben manchmal auch ein bisschen was liegen, ja. Aber es hat sich gelohnt. Ja, aber die Kollegen haben sich doch bestimmt gefreut. Für die war es ja auch gefühlt 2 Wochen Urlaub. Da war es jetzt 2 Wochen Urlaub, die haben 2 Euro Ruhe gehabt. Nee, dann mal gucken, was jetzt was los ist, wenn ich am Montag auf Arbeit erscheine. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gut erholt und es war auch seit langem mal wieder ein Ausflug quasi etwas weiter weg. Also es war in Südspanien, Malaga, Andalusien, ne, wem das was sagt. Ja, du hast ja auch berichtet, im Instagram-Account hast du ja eine Botschaft vom Hotel irgendwie fotografiert. Ach so, ich weiß gar nicht, auf welchem Kanal ich das gepostet habe. Besten Deutsch. Es ist tatsächlich so, man sollte mehrere Fremdsprachen beherrschen, um so deutsche Anweisungen im Ausland zu verstehen. Da liest man sich am besten noch die englische und die französische durch und dann weiß man so ungefähr, was der Spanier meint. Ja, ja. Und da wisst ihr auch schon, liebe Zuhörer, René hat nicht entschleunigt. Doch, ich hab total entschleunigt, ja. Aber nicht technologisch. Ach so, nee, das stimmt. Ja, ich hatte das Handy tatsächlich, das war ein sehr guter Wegbegleiter, der mir auch dabei geholfen hat, so ein paar Sachen zu entdecken, die man sonst vielleicht nur mit sehr viel Vorplanung hinbekommen hätte. Ein paar Themen werden wir jetzt im Laufe des Podcasts noch haben, da werde ich noch drauf eingehen mal. Ja, eine App, die ich vorneweg sehr intensiv genutzt habe, war Duolingo. Ne, das mal als Tipp für diejenigen unter euch, die gern Fremdsprachen lernen oder sich, naja, Urlaubszeit ist jetzt vorbei, ja, vielleicht fürs nächste Jahr, die sich gern darauf vorbereiten wollen, im Urlaubsland nicht nur vor Hieroglyphen zu stehen, sondern schon das ein oder andere Wort identifizieren zu können. Das hilft manchmal wirklich sehr weiter, habe ich festgestellt. Ja. Ja. Also ich habe den Spanischkurs auf den Duolingo oder mit Duolingo der Sprachlern-App gemacht. Ja, und das ist ja auch mal eine interessante Erfahrung, 2 Wochen sozusagen nur eine andere Sprache zu sehen irgendwie, ne? Oder sind die so international, dass vieles auch auf Deutsch dasteht? Also na, Deutsch nicht so, auf Englisch schon. Englisch mehr, und wenn du halt, also mein Standardsatz war tatsächlich gewesen, hablas inglés, ne? Das heißt so viel wie sprechen sie oder sprichst du Englisch, ne? Damit ich dann die Konversation in einer mir vertrauteren Sprache fortführen konnte. Und die Antwort war mal gewesen, un poco. Ein bisschen, ne? Ja, aber wenn man so ein bisschen die Ohren und Augen offen hat, dann kann man sich da schon auch ohne Englisch relativ gut verständlich machen. Ja. Ja, das hat früher geklappt und das klappt heute natürlich umso mehr. Was ich bei den Spaniern übrigens total interessant fand, also ja, ich habe ja ein paar Informationen auch mit auf den Weg gekriegt durch Reiseleitungen und so, die man da dann vor Ort hat. Das ist ein sehr sonniges Land, ja. Es liegt ja auch, das war mir gar nicht so bewusst, viel, viel weiter weg, als ich dachte. Also 3 Stunden Flug, ne? Das ist schon eine ganz schöne Ecke. Ja. Und hat irgendwie, es gab Jahre, da hat es halt keinen Tropfen geregnet. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, die Durchschnittstemperatur liegt bei 17,8 Grad. Das ist ordentlich. Wie warm das im Winter ist. Ich weiß gar nicht, was Berlin für eine Durchschnittstemperatur hat. Ja, kannst ja nebenbei mal googeln. Mhm. Ja, und das hat natürlich dann, das wirkt sich auch aufs Temperament aus. Ne? Die Spanier sind, ich möchte jetzt nicht mit Vorurteilen hier um mich werfen, aber die sind schon ein bisschen entspannter und ein bisschen ruhiger und ein bisschen, wie sagt man bei denen immer, manana, manana, ne? Morgen, morgen. Also wenn irgendwas ist, ja, machen wir morgen, machen wir morgen. Also ach so. Man schiebt schon. Also ja. Da muss man es auch nicht so genau nehmen. Der Bus kommt halt auch nur zu einer ungefähren Fahrzeit, ne? Die ist da auch nicht so genau. Wenn der Bus voll ist, dann schaltet er seine Anzeige oben ab, wo er hinfährt und lässt keine Leute rein. Ja. Und was ich sehr interessant finde, aufgrund des warmen Klimas findet man auf den Dächern in Spanien keine Dächer, sondern tatsächlich immer flache Terrassen. Also wir waren in einem Hotel, wo man einen sehr guten Überblick über Andalusien hatte, so über diese Strand, über den Strandbereich. Also man muss sich so vorstellen, man hat Strand, dann hat man Häuserviertel und Hotels natürlich, ganz viele, und dann hat man Berge. Also so sieht die andalusische Küste aus. Und dadurch ist das alles sehr eng gebaut, ne? Und sieht alles zum Teil so aus wie aus den 60ern, hat so ein bisschen einen arabischen Touch manchmal auch, weil das halt sehr nah auch Richtung Afrika dann geht. Und dann sind eben die Terrassen aufgrund der warmen Temperaturen oben auf den Dächern, ne? Da braucht man kein Regenablaufdach oder irgendwas. Da macht man einfach eine Terrasse raus. Ja, sehr interessant anzusehen. Das ist wirklich mal eine coole Idee eigentlich, ne? Ja. Was ich hingegen nicht so toll fand ist, und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, das Thema Recycling. Also man wird in jedem Supermarkt nach einer Plastiktüte gefragt, ob man eine Plastiktüte haben möchte. Mhm. Also man kann, wenn einem der Kassierer in Spanisch irgendwas fragt, kann man gleich mal Nein sagen, weil die Frage ist, ob man eine Plastiktüte haben will. Also das ist ja so eine Selbstverständlichkeit, damit Plastiktüten um sich rumzuwerfen. Und das Zweite, was mich sehr erschreckt hat in der Hinsicht, ist, dass sie kein Pfandsystem haben. Die leben ja nun unmittelbar am Meer, ne? Und die haben kein Pfandsystem. Das heißt, die ganzen Artikel, die hier in Deutschland mit Pfandaufdrucken versehen sind, haben da dieses grüne Punktzeichen. Mhm. Ja, und da habe ich irgendwie gelesen, dass man versucht hat auf Mallorca, das ist ja nur eine Insel, da ist es ja noch kritischer, was Müllentsorgung angeht, dass man da wohl, ich weiß nicht, wie weit man da tatsächlich ist, versucht hat, quasi als Vorbild ein Pfandsystem, wie es in Deutschland ist, einzuführen, zumal da sehr viele Deutsche unterwegs sind, die damit sehr vertraut sind. Ja. Aber in Andalusien ist es definitiv noch nicht angekommen. Ja, das Pfandsystem ist auch nur eine, ist es nicht auch so ein deutsches System? Oder, nee, europaweit ist es nicht, ne? Dann wäre es ja auch in Spanien. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch irgendein Lizenzsystem, das nachher sogar zusätzlich Geld kostet. Man weiß es ja mal nicht. Hm. Meistens ist es ja komplizierter, als man denkt. Ne? Also ich würde jetzt die Spanier deswegen nicht für doof halten, nur weil die kein Pfandsystem haben. Aber es ist halt, ich glaube, das wirkt sich schon negativ auch auf die Müllproduktion aus. Echt, ja? Na, ich denke schon. Wenn die, was machst du mit der Flasche, die keine Pfandflasche ist? Die haust du halt in Müll, dann kommt die eben auf die Müllkippe. Ja. Jetzt überleg mal, wenn alle Plastikflaschen auf die Müllkippe kommen, statt irgendwie in ein Recycle-System. Also ich glaube schon, dass es was ausmacht bei unserem Plastikbedarf, den wir haben. Und gerade in einem Land, wo man viel trinkt. Ne? Auf jeden Fall, gerade weil es so warm ist. Ne? Aber ich meine, Deutschland hat ja auch erst spät angefangen, ne, mit so einem Pfandsystem. Ich weiß gar nicht, wie lange das gibt. Also es gab es ja schon vorher zu DDR-Zeiten. Das genau. Zero, und ne? die DDR hat es, glaube ich, schon vor der Bundesrepublik eingeführt. Definitiv, ja. Weil es wurde nämlich auch erst nach der Wende eingeführt, möchte ja. ich behaupten. Also ich möchte behaupten, dass Nein, das stimmt auch, ja. Eine kurze Zeit war, wo sich der ehemalige DDR-Bürger daran gewöhnen musste, dass er seine Glasflaschen wieder in den Müll haut. Genau, und sein gesammeltes Papier nicht mehr zu Zero bringt. Ja, das gibt es ja sowieso im Moment nicht. Genau. Auch, ja, das gibt es aktuell ja gar nicht. Es sei denn, man geht zu sogenannten Papierbanken. Also die heißen Papierbanken. Jetzt denkt euch, stellt euch darunter nicht irgendwie ein Bankgebäude vor. Das sind wie Recyclinghöfe, aber die nennen sich Papierbanken. Die oder Papier vielleicht ist es sogar genau. der Name einer Papierbank. Es gibt ja. so Recyclinghöfe, die nehmen tatsächlich Papier entgegen. Das Ding ist nur, der Gegenwert, den man da bekommt, der ist so gering. Also da lohnt es sich wirklich nur, mit dem LKW voll hinzufahren. Und den kriegt man ja in der Regel als Privatnutzer nicht voll. Da muss ich dazu sagen, mit meinem besten Freund habe ich eine Zeit lang tatsächlich Papier gesammelt. Ich erinnere mich, ja. Und am Jahresende sind wir von dem Geld, was wir da gesammelt haben, ins Spielcasino gegangen. Na, da ist immer ein bisschen was zusammengekommen. Aber das machen wir schon lange nicht mehr. Ja. Ich bin ja noch was schuldig, und zwar die Durchschnittstemperatur, die Jahresdurchschnittstemperatur von Berlin. Was war nochmal Spanien? 17,8 Grad. Und Berlin 13,1. Ja, hört sich gar nicht so weit auseinander an, ne? Aber ja, doch, das ist schon ganz schön, glaube ich. Ja. Wobei man ja auch jetzt diesen Sommer, wenn man den sieht, es ist teilweise ziemlich trocken und dann kommt ganz heftiger Regen. Das so ist halt auch immer schwierig, genau. Also heute, für euch, liebe Zuhörer, hat es auch seit dem Nachmittag ziemlich heftig geregnet und am Abend war dann wieder Sonnenschein, als wenn nichts gewesen wäre. Ja. Ja. So ist das. Ja, um dieses Pfand- und Recycle-Thema abzuschließen, also wer sich da noch mal im Detail drüber informieren möchte, wir haben in Podcast Nummer 5 haben wir gleich ausgiebig über das Thema gesprochen. Genau, ein super Podcast, kann ich mich sehr gern dran erinnern. Da lohnt sich nochmal reinzuhören, da waren noch ein paar Stimmen von anderen, die, ja, die sich zu diesem Thema, die Stefan zu diesem Thema interviewt hat, ja. Na, fünfte Folge ist auch schon ziemlich lange her, 14 Wochen. Ja, ich habe mich schon gewundert, als du ankündigst, wir sind in Folge 12, dachte ich, hast du ein paar ohne mich gemacht? Ja, jetzt kann ich es dir ja sagen. Nein, wir sind aber wirklich bei Folge 12. Hallo und herzlich willkommen, hier ist die 12. Folge mit René. Für die, die den Podcast verfolgen, insgesamt schon die 40. Genau. Ja, heute ist René mal wieder dabei. Genau. Ich spare den Content, ich schneide das noch gleichzeitig für einen anderen Podcast und da ändere ich dann immer die Nummern, weißt du? Nein, natürlich nicht. Nein. Wir sind bei der 12. und das heißt natürlich auch 24 Wochen sind wir jetzt schon wieder on air, sozusagen. 24 Wochen das Sommerloch so gut wie überstanden. Genau, aber auch in Berlin konnte man ja richtig gut baden, denn auch hier war es heiß. Richtig heiß. Auf jeden heiß. Fall, ja. Also aus meiner Sicht gefühlt nicht so wie letztes Jahr, aber auch richtig heiße Perioden. Nur ganz wenige Tage, wo es fast an die 40 Grad ranging, aber wirklich ein guter Sommer bis jetzt, muss man sagen. Dann hau doch mal ein paar Tipps raus. Ein paar Tipps. Naja, wir hatten uns ja so ein paar Gedanken gemacht, was wir hier erzählen können. Und da war halt auch das Thema Bademöglichkeiten. Und wir hatten ja schon in früheren Podcasts auch erzählt, dass Berlin halt sehr vielfältig ist, viel Grün hat und auch viele große Seen. Haben wir auch ein bisschen berichtet, wie das so angeordnet ist. Und natürlich, ja, es gibt die großen Seen in der Natur, kleinere Seen. Und es gibt natürlich auch die offiziellen Bäder und Freibäder und Schwimmhallen sind auch eine gute Möglichkeit immer. In welchem See warst du denn zuletzt in Berlin baden eigentlich? Also ich war im See, also ich habe ja sehr viel in den letzten Jahren in der Spree gebadet, tatsächlich, in der Oberspree. Aha. Das ist die Spree, die oberhalb des Müggelsees ist. Und ich überlege gerade, ich habe dieses Jahr, nee, Seen sonst in Berlin, glaube ich, überhaupt nicht. Was ich jetzt viel gemacht habe, sind Freibäder. Ne? Und ja. Da hat ja jeder Stadtbezirk ein Freibad, außer jetzt mal in Hellersdorf, so wie ich wir hatten früher mal eins. Habe. Richtig. Wir wollen aber wieder eins haben. Ne? Orte stehen auch schon fest, habe ich gesehen. Ja, nee, noch nicht ganz. Es gibt noch Streit drüber. Aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. Also Müggelsee ist auf jeden Fall immer ganz lukrativ, ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Strandbäder, so im Bereich Friedrichshagen zum Beispiel, Rahnsdorf, die rund um den Müggelsee angeordnet sind. Da bin ich sehr gerne. Ansonsten Freibäder, das gehört nicht zu Berlin. Neuenhagen kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr schönes Freibad. Das nutze ich immer gerade, wenn ich Urlaub habe und die Ferien sind vorbei. So wird es auch dieses Jahr sein, weil dann hat man dort echt freie Bahn. Da ist kein Mensch, wenn du da vormittags hingehst. Das ist sehr zu empfehlen. Und ansonsten, ja gut, Westteil der Stadt ist natürlich der Schlachtensee und der Wannsee sehr beliebt. Der Wannsee, ne? Der Klassiker eigentlich. Der Klassiker, natürlich. Wenn man Nina Hagen glaubt. Ja, na klar. Packt die Badehose ein. So ist es, ne? Nein, also der ist auf jeden Fall super beliebt, ne? Und was ich sehr interessant finde, das kann man ja auch mal erzählen, jetzt am Wochenende, leider ist das schon vorbei, wenn ihr einen Podcast hört, aber vielleicht habt ihr es im Fernsehen gesehen. Es gibt ja die so eine Art deutsche Olympiade, gab es ja am Wochenende, oder aus unserer Sicht natürlich gibt es noch. Und da werden Schwimmwettbewerbe in der Spree stattfinden. Und okay. Zwar im Bereich Oberbaumbrücke. Oh, ja. Schöne Location auf jeden Fall. Also optisch auf jeden Fall sehr, sehr schöne Location. Ja, die vielleicht Oberspray habt ihr es ja gesehen. Ist jetzt da optisch nicht so ansprechend. Die ist gefüllt von Transportdampfern und von Ausflugdampfern. Mhm. Ja, aber Oberbaumbrücke ist natürlich echt schön. Definitiv. Auch was fürs, ne? Auge. Ja, ansonsten, also zum Thema Seen, entlang der B1 Richtung Osten gibt es auch viele schöne Seen, so im Bereich Biesdorf, Mahlsdorf, Kaulsdorf. Biesdorfer Baggersee fällt mir noch ein, den kennst du ja, glaube ich, auch, oder? Also ich war noch nicht selber da, aber der ist mir definitiv ein Begriff, ja. Also ich war selber noch nicht drin, bin aber schon öfter mit dem Fahrrad vorbeigefahren und sehe immer, dass der ziemlich populär ist und ziemlich beliebt. Was ich auch empfehlen kann, wenn ihr jetzt in Berlin entweder als Besucher oder jetzt auch in Berlin wohnt und so ein bisschen durch die Stadt schlendert, da lohnt sich in der Spree auch mal die Füße ins Wasser zu halten. Da gibt es einige Stellen, an denen man bis ins Wasser kommt und wirklich die Füße im Wasser baumeln lassen kann oder sich in so ein Café oder eine Bar setzt, die direkt direkt am Ufer gelegen ist, der Spree, ne? Da kann man teilweise die Beine nicht ins Wasser halten, weil das sind Spundwände, also so eine geraden Wände, die runtergehen in die Spree. Da so lange Beine hat man nicht. Aber im Regierungsviertel, da ist tatsächlich eine Stelle, da gehen Treppen ins Wasser rein und da sitzt sich das super. Also das ist wirklich zum Chillen und Relaxen auch was fürs Auge, da in diesen zwischen diesen Regierungsbauten zu sitzen. Das ist eine ganz coole Ecke eigentlich, wenn ihr an einem heißen Tag nicht nur Berlin angucken wollt, sondern auch mal eine kleine Abkühlung für die Füße haben wollt, dann kann ich euch das so ans Herz legen. Es gibt ja Pläne, dass man wieder in der Spree baden darf, ganz offiziell. Ich weiß jetzt nicht genau die Stelle, aber die ist, glaube ich, schon so im historischen Berlin, auch so da, wo du gerade beschrieben hast. Das wird zwar noch ein paar Jahre dauern, aber da soll die Spree zu einer Badestelle irgendwie werden. Also es gibt in der Oberspree das ist so im Umfeld von Köpenick, Wuhlheide, die Ecke, da gibt es tatsächlich ein Freibad. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber es heißt, glaube ich, Freibad Oberspree. Also es ist im Moment keins mehr. Das ist jetzt zugewachsen mit Bäumen. Mhm. Das wurde ja irgendwann mal geschlossen. Ne, man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht so einfach, in die Spree reinzukommen. Also wie gesagt, durch diese Spundwände, die dort vor allem im Stadtgebiet überall sind, gibt es kein wirkliches Ufer, wo man reinlaufen kann. Ne? Da sind die Stellen schon etwas rar. Und ich glaube, die hat auch nicht die Qualität, die Spree, glaube ich, ne? Die Wasserqualität. Also ja, ich habe mal mit einer Unterwasserkamera da gefilmt. Das sieht schon aus, als wenn man durch Dünnpfiff taucht oder so. Aber lecker. Warte mal, trink ich doch gleich nochmal einen Schluck. Es gibt ein Video, ich werde mal den Link raussuchen. Das heißt irgendwie unter der Spree oder irgendwas, da kann man, ich suche das mal raus, ich schreibe mir das mal auf, werden wir in den Shownotes unter podcast.juba.de, wenn wir das mal verlinken, das Video, da könnt ihr mal reinschauen, da bin ich mit der Kamera mal ins Wasser gegangen und Da sieht man mal, wie das Wasser so aussieht. Aber es ist okay, also mir ist nichts passiert. Ich bin da jahrelang baden gewesen, ohne Probleme. Ja, aber jetzt müssen wir mal wie formuliert man das, wie heißt das? Wir müssen mal den Kreis oder die Kurve dazu kriegen, weil Thema Baden, Thema Schwimmen. Du hast ja Kinder, René, können denn deine Kinder schwimmen? Ja, die können schwimmen. Sehr gut. Sowohl wann haben die das gelernt? Unterm Wasser. Okay. Die haben es, also ich muss dazu sagen, meine Kinder sind sehr wasserscheu. Ich kenne auch Kinder, die weniger wasserscheu sind. Die haben es aber im regulären Schulalter gelernt, also so im Dreh erste, zweite Klasse. Ja, Schwimmunterricht, ne? Genau. Sehr gut auf jeden Fall. Nein, denn es gab ja in den Ferien, wie in allen Sommerferien, gibt es ja immer Schwimmkurse von den Berliner Bäderbetrieben. Das nennt sich irgendwie Schwimmschule. Und da gibt es immer die Möglichkeit, Patenschaften zu übernehmen. Und genau das wollte ich erzählen, weil ich nämlich für zwei Kinder in diesem Sommer eine Patenschaft übernommen habe, damit die schwimmen lernen. Kennst du die Kinder? Nein, die kenne ich nicht persönlich. Achso, das heißt, du stiftest da einfach Geld und dann... Ja, wobei man sagen muss, also ich würde es nicht kritisieren, ich finde es eine super Sache, dass es sowas gibt und gerade das macht man natürlich auch für sozial schwache Familien, ne, die sich das nicht leisten können. Aber ich finde, Schwimmen ist sowas wie eine Grundfunktionalität eines Menschen. Also jedes Kind sollte so früh wie möglich schwimmen können. Leider ist es in sehr vielen Fällen nicht so. Und es ist manchmal erstaunlich. Es ertrinken ja auch viele Kinder. Es passiert ja auch immer. Das ist genau der Grund, weil die einfach nicht schwimmen können. Und deswegen finde ich, sollte man das unterstützen und eine gute Sache daraus machen. Der Onkel Stefan, der bringt euch also oder unterstützt euch beim Schwimmen lernen. Und wenn ihr mit dem Onkel Stefan mal richtig schwimmen gehen wollt und ihr euch das richtig zeigen sollt, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail. Genau, mach ein paar YouTube-Videos, genau. Ja, genau. Ja, nee, coole Sache, Stefan, finde ich cool. Also wie ist das, gibt man da eine bestimmte Summe an Geld oder? Naja, die Kurse sind definiert. Ich kann es ja sagen, das kostet, glaube ich, 105 oder 110 Euro waren es pro Schwimmkurs. Und das ist quasi fest. Ne? Was ich allerdings nicht ganz verstehe, da weiß ich nicht, ob man vielleicht mal nachfragen kann. Die sind ja eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das bedeutet ja, die sind quasi eine Institution der Stadt Berlin. Na? Und letztendlich, du hast es ja schon gesagt, ist es ja eine Spende, die man quasi geleistet hat. Aber das Unternehmen stellt keine Spendenquittung aus. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen unseriös finde. Gerade für so eine für so einen Betrieb. Das ist komisch, weil normalerweise auch Vereine Spendenquittungen ausgeben. Genau, ne? Aber ich habe es trotzdem gemacht. Aber wie gesagt, das war so ein bisschen merkwürdig. Aber für die gute Sache habe ich es gemacht. Also, und somit weißt du halt auch nicht, ob das entsprechend bei den Sachen angekommen ist oder bei den entsprechenden Kindern. Ah, davon gehe ich mal schon aus. Also da denke ich mal schon, dass die sich da machen. Ey Stefan, da bist du heute der Stefan des Tages. Achso, dankeschön. Sehr coole Sache. Finde ich auch. Und am 4. August ab 11 Uhr, also für euch gestern und für uns übermorgen, solltet auf keinen Fall verpassen. Findet ein großes Abschlussfest statt und zwar im Wellenbad am Spreewaldplatz. Da gibt es von den Berliner Bäderbetrieben sozusagen als Dankeschön für alle Paten und für alle Kinder, die schwimmen gelernt haben, kann man sich dort treffen. Aber ich war nicht da und werde auch nicht da sein, weil ich keine Zeit habe. Aber ich finde es eine gute Sache, wenn man das dann so feiert. Es lohnt sich übrigens auch mal, die Augen aufzuhalten. Ich weiß nicht genau, wann es ist, aber es gibt auch von den Wasserbetrieben ein Fest. Ja. Das ist genau an der Stelle, wo wir schon mal einen Podcast aufgezeichnet haben. Wie kommst du jetzt darauf? Das ist ein kleiner Insider. Wir können es euch ja verraten. Ein kleiner Insider. Nein, wir verraten es. Ja, hört den Podcast einfach ganz bis zum Ende und noch darüber hinaus. Vielleicht findet ihr heraus, warum wir gerade diese Stelle so lustig fanden. Gut. Ja, aber Ich habe auch noch was Spanien. Zum Thema Wasser. Wasser aus Spanien. Ist es überall Trinkwasser eigentlich in Spanien? Und zwar... Nein, mit Trinkwasser ist gar nicht so gut, zumindest in der Region Andalusien, aber ich nehme mal an, das trifft auch in andere Ecken auf das trifft auch auf andere Ecken in Spanien zu. Ja, Trinkwasser aus dem Wasserhahn ist da nicht so selbstverständlich. In Hotels ist es gut geklort, ne? Also da kann man dann schon mal irgendwie so eine Vollreinigung von innen durchmachen. Genau. Aber ich wollte eigentlich zum Thema Wasser noch was anderes sagen, auch aus Spanien, ne? Also wie gesagt, es gibt jetzt mal öfter den Bezug zum Urlaub, den ich hier hinter mir habe. Ich bin quasi als Auslandskorrespondent jetzt tätig hier in diesem Podcast, in dieser Ausgabe. Pool, liegen. Es ist wirklich unglaublich, dieses Thema Pool und Liegen. Handtuch. Und diese Reservierung mit Handtüchern. Es ist wirklich Machen unglaublich. Machen das nicht die Engländer? Ich konnte es beobachten, ich hatte Ich dachte immer, es sind die Deutschen. Es ist wirklich so. Ich habe, das war tatsächlich gestern, habe ich noch auf der Terrasse gestanden und habe den Pool gut im Blick gehabt um 8 Uhr. Ich wollte ein bisschen zeitiger aufstehen, weil wir nochmal die letzten Stunden nutzen wollten. Und da war, das sind ungefähr 80, 90 Liegen, die um den Pool standen, in mehreren Reihen so, ne? Waren alle leer gewesen, also kein Handtuch zu sehen. Eine halbe Stunde später waren diese Liegen komplett zu mit Handtüchern. Ein Handtuch, fast drei Liegen gleichzeitig blockiert. Das Ding war, die Liegen waren alle belegt. Im Pool war kein einziger Mensch oder sind alle gleichzeitig runtergetaucht. Also, und als ich dann runter bin, also wir sind bis 11.30 Uhr, haben wir noch ein bisschen Zeit am Pool verbracht, weil es halt fürs Meer dann einfach ein bisschen ungünstig ist, es ist so weit weg und der Aufwand so mit dem Sand und also sind wir in den Pool gegangen, um nochmal uns zu erfrischen und um 11.30 Uhr bin ich verschwunden und selbst da waren noch Poolliegen nicht benutzt. Die waren blockiert, aber nicht benutzt, 2 Stunden lang. Und da muss ich schon sagen, das finde ich sowas von rücksichtslos, zumal auch Zettel an den Schirmen, die auf den in dem Poolbereich stehen, dran sind, wo drauf steht, dass man die Liegen nicht reservieren darf. Ne? Es wird trotzdem gemacht. Und ich habe natürlich auch ein bisschen Ohren und Augen offen gehalten und habe festgestellt, das sind nicht die Deutschen. Ne? Es sind bestimmt auch Deutsche, aber es waren Franzosen, es waren Spanier, es waren Engländer, die da diese Liegen reservieren. Und ich begreife es nicht, wie ich ans Meer fahren kann, um mir dann morgens eine Liege zu reservieren und den ganzen Tag am Pool auf dieser Liege zu liegen. Das ist für mich unbegreiflich. Ja, anscheinend haben die eine andere Vorstellung von Urlaub. Wahrscheinlich. Und das ist... wir hatten es ja im Vorgespräch schon, Strandurlaub ist eigentlich nicht so mein Ding, weil du hattest mich gefragt, ob es ein Strandurlaub war. Ich mag es halt nicht den ganzen Tag in der Sonne liegen, ich möchte ein bisschen was mitbekommen und vielleicht kann ich es deswegen auch einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Also ja. Aber das soll nicht mein Ärger sein. Ich finde es halt nur seltsam, dass es Menschen gibt, die da so ja. Na, so es fällt sind. Dann schon auf, ne? Wenn man das jeden Tag dann erlebt im Urlaub. Geht ja nicht an einem vorbei. Da bin ich nur froh, dass ich da nicht im Pool wollte, weil da würde mich echt drüber ärgern, wenn du da morgens um 9, weißt du, da bist du einer der ersten Leute, die aufsteht, stehst morgens um 9 Uhr am Pool, kein Mensch da, aber keine Liege mehr frei. Also in deinem nächsten Urlaub mal so als Tipp, dann gehst du da einfach hin, nimmst die Handtücher und wirfst die in den Pool. Genau. Ich habe schon überlegt, wir hatten, das Zimmer war so günstig gelegen, ich hätte von der Terrasse aus das Handtuch auf die Liege werfen können, aus dem Zimmer heraus. Also ich war im 6. Geschoss, ne? Und ja, das wäre gut gelandet. Also da hätte ich wahrscheinlich auch 3 Liegen mit einmal reserviert. Ja, aber wie du schon sagst, wer will denn in den Pool, wenn man das Meer vor der Tür hat? Ja, also ich muss dazu sagen, einen Poolgang, den habe ich sehr leidenschaftlich gemacht. Und zwar hatten wir auf dem Dach einen Pool. Mhm. Und das war schon cool, so... das war, müsste Höhe 9. Etage gewesen sein. Dann eben... ist ja die Küstenlandschaft so, dass das Gelände ansteigt. Das heißt, du warst dann schon noch ein Stückchen höher. Und das ist schon cool, aus der 9. Etage, aus dem Dachpool, aufs Meer zu gucken. Das ist schon ganz cool. Auf jeden Fall. Gibt es da nicht in Dubai auch diese Hochhäuser, diese Wolkenkratzer, wo oben der Pool ist? Ja, die haben diese Infinity Pools. Ne? Ja. Da sind die Wasserkante ist mit dem die Hauskante mit dem Beckenrand eine Höhe, ne? Und ich glaube sogar eine Glaswand. Ja, das ist schon auch sehr eindrucksvoll. Also da werden wir irgendwann mal zusammen einen Podcast machen, an der Stelle. Das werden wir machen, Stefan. Das schreibe ich mir gleich mal auf, dass wir das nicht vergessen. Genau, 50 Dinge, die wir noch machen müssen in unserem Leben. Gut. Ja. So viel zum Thema Baden. So sieht's aus. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja, genau. Einen allerletzten Tipp noch. Vielleicht kann man ihn ja noch nutzen. Der Ferienpass. Ja. Für die unter euch, die Kinder haben, holt euch den Ferienpass. Da ist eine Badekarte drin. Das heißt, das Kind kann dann mit dieser Badekarte in alle Berliner Bäder kostenlos rein. Sowohl in Freibäder als auch in Schwimmbäder. Mhm. Wichtig ist, das dürfen keine Verpachteten sein. Das sieht man manchmal nicht auf den ersten Blick. Da muss man sich beim Bad erkundigen, ob das ein Verpachtetes ist. Ist mir nämlich auch passiert. Ich stand vor einem Bad, einem Berliner Bäderbad, und da konnte dieser Ausweis nicht genutzt werden. Da musste dann der volle Eintrittspreis bezahlt werden, weil das verpachtet war. Ja. Aber ansonsten eine coole Sache, geht halt bis in die Herbstferien hinein. Also man kann es auch für Schwimmbäder nutzen. Ja, der Sommer ist ja noch nicht vorbei, ne? Der Sommer ist außerdem noch nicht vorbei und ich glaube, der wird noch ein Stückchen parat haben an Badezeit für uns. Aber du hast es ja schon angesprochen, die Ferien sind vorbei. An dem Tag, wo unser Podcast erscheint, beginnt auch das neue Schuljahr. Das heißt, der tägliche Stress im Berliner Berufsverkehr, die Bahnen sind voller, die Straßen sind überfüllt, weil alle wieder unterwegs sind, die Schüler sind wieder auf den Beinen. So wird es sein, oder René? Ja, wird mit Sicherheit so sein. Und ich gehe davon aus, da es ja noch recht warm ist, dass im August auch noch viel hitzefrei sein wird. Ja, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst, weil ich ja wie immer die Sendungsnotizen nicht gelesen habe. Ist das eine Überleitung, Stefan, zu einem Thema? Das hast du super erkannt, René. Also ich merke, du hast in deinem Urlaub nichts verlernt. Und du weißt ja auch, ich bin Profi in Überleitung. Genau, wir kommen jetzt zum Thema Schule so ein bisschen. Also ich habe halt überlegt, ja, Schuljahresbeginn, was könnte man dazu berichten? Aber ich habe mich mal so ein bisschen auf die Schulreform in Berlin konzentriert. Es war jetzt vielleicht ein bisschen hart, der Übergang, aber warte mal, es passt warte mal, ja ich glaube, ich habe gerade gesehen, hier haben gerade fünf Leute haben gerade auf die Pause-Taste gedrückt und haben gesagt, den hören sie sich nach der Arbeit den Podcast weiter an. Und 12 haben komplett abgeschaltet. Okay. Wollen wir das Schulthema? Ich würde ein interessanteres vorziehen, und zwar Zoo. Okay. Ja, das ist natürlich auch gerade als Berliner ein wirklich gutes Thema, denn der Berliner Zoo feiert Jubiläum. Wie viele Jahre? Ich kann dir sagen, dass es 175 sind, denn am 1. August 1844 wurde der Berliner Zoologischer Garten eröffnet. Okay. Und das ist nach der älteste Zoo Deutschlands, der noch existiert. Okay, das ist schon mal sehr der schön. Der sogar Bestand hat. Dass wir so einen tollen Zoo haben. Es gibt ja noch einen zweiten in Berlin. Als Nicht-Berliner ist einem das vielleicht nicht so bewusst. Den Berliner Tierpark. Genau, der zweite Zoo in Berlin ist der Berliner Tierpark. Und der Berliner Tierpark, der befindet sich im ehemaligen Osten Berlins, obwohl Osten ist es ja immer noch. Am Tierpark. Und genau, das ist nach wie vor. Das ist nach wie vor im Osten. Und der Zoo, nein, aber der Zoo war im ehemaligen West-Berlin und der Tierpark im ehemaligen Ost-Berlin. Und das ist auch der Grund, warum Berlin zwei Tierparke hat. So sieht's aus, ne? Damit er eine Vorstellung mal hat, vielleicht der Berliner Zoo, 33 Hektar Fläche misst der ganze. Das ist nicht so groß, wenn man sich den Tierpark vor Augen führt, also den in Friedrichsfelde. Das stimmt, auf jeden Fall. Das ist nämlich ein Tier- und Landschaftspark, glaube ich. Genau. Deswegen heißt er auch Tierpark, ne? Und der Zoo ist halt ein klassischer Zoo, wo man halt ganz viele Tiere sieht und nicht viel Wald zum Beispiel oder Fläche. Also muss nicht viel laufen, da kommt Tier an Tier sozusagen. Was ja im Tierpark ganz anders ist, ne? Genau. Das ist mehr der Parkcharakter. Und es gibt 20.200 Tiere aus rund 1.400 Arten im Berliner Zoo. Und das ist auf jeden Fall bei den Berlin-Touristen eines der beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Ja, also ich hatte jahrelang tatsächlich auch eine Tierparkkarte, also eine Jahreskarte, ne, weil man muss schon sagen, der Eintritt in den Tierpark ist schon ordentlich. Also mit einer, als Familie bezahlt man da mal eben, glaube ich, 50 Euro. Mhm. Ich kenne die aktuellen Preise nicht und dann ist es auch so, der ist halt sehr weitläufig, wie du schon gesagt hast, der Tierpark. Und muss man schon einen Tagesausflug fast einplanen, damit man da alles sieht. Ne? Und mit so einer Jahreskarte fährt man mal hin schnell, guckt sich die Eulen an. Dann fährt man nächsten Tag hin und guckt sich die Eisbären an. Und da hat man dann nicht so einen Stress. Und ich hatte heute erst gelesen, im Zusammenhang mit der U5-Linie, das ist die die U-Bahn-Linie in Berlin, die quasi zum Tierpark fährt. Im ehemaligen Ost-Berlin liegt. Genau. Die Linie E, wie sie damals hieß, die wurde, ich glaube, wann waren das? In den 70er Jahren zum Tierpark verlängert. Mhm. Ich glaube, es war in den 70er Jahren. Die ist in 1930 wurde die gebaut. Und ich glaube, in den, ja, ich glaube, 73 oder so wurde die bis zum Tierpark verlängert. Ganz genau. Was für die Berliner eine richtig tolle Sache war, weil sie da nämlich dann mit der U-Bahn zum Tierpark fahren konnten. Ja. Das, so hat Schöne. Man dann damals auch gedacht, ne, um die Leute gut zu transportieren, auch so eine Sehenswürdigkeiten zu verknüpfen. Der Berliner Zoo ist natürlich nur mit dem Bus erreichbar oder mit Fußweg. Mit dem 100er, ja. Also der, nee, mit der S-Bahn. Ne? Und mit der S-Bahn und U-Bahn natürlich auch in der Nähe, ne? Aber direkt nur mit dem Bus natürlich. Nicht die schönste Ecke vielleicht unbedingt, so, ja. Aber der Zoo ist schon toll, den kann man sich schon mal angucken. Auf jeden Fall. Wann warst du letztes Mal da? Ich war da zu einem Adidas-Lauf als Zuschauer. Mhm. Und so beim ganz normalen Stadtspaziergang, die ich hier öfter mal mache, war ich auch schon öfter da. Im Zoo selber war ich schon sehr lange nicht. Ja, ich auch nicht. Kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Und also bevorzuge ich den Tierpark tatsächlich. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, der Zoo enthält ja auch noch das Aquarium, ne? Das ist ja auch immer sehr beliebt. Stimmt. Ja, das ist leider gesondert vom Eintritt her. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Ja. Es gab doch auch mal, ich weiß ja gar nicht, gibt es noch für Mütter, die gerade ein Kind bekommen haben, gab es doch immer mal Eintrittskarten. Mutter-Kind-Karten, ne? Genau. Genau, gibt es noch? Da lohnt es sich wirklich mal zu gucken. Also wer in Berlin wohnt, da sind sehr attraktive Angebote. Ja. Und es ist halt wirklich so gerade im Sommer oder vielleicht auch in den im Frühling oder so, einfach mal in den Tierpark zu fahren oder von mir aus auch im Zoo und da eine Runde spazieren gehen, das ist auch schon eine sehr entspannte Sache. Also da lohnt sich dann so eine Jahreskarte schon mal. Ja, und ich weiß, für die ganzen Wohnhäuser rings um den Tierpark oder in der Nähe vom Tierpark, da dürfen die Einwohner sozusagen auch vergünstigt in den Tierpark, ne? Die haben da irgendwie eine Mäßigung. Echt? Oh, cool. Ja. Ja, macht ja auch Sinn. Cool. Finde ich gut. Ja. Ich springe mal kurz nach Spanien. Ich habe mir die Tiere angeguckt. Also ich habe Freilebende das Thema Tiere. Zoo ist natürlich auch ein kritisches Thema, ne? Weil natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht der Meinung sind, dass so ein Zoo der Tierschutz sowas nicht unterstützen sollte. Ja. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Egal, ich war in einer Delfin-Show gewesen. Jetzt werden gleich ganz so. Jetzt haben alle auf die Pause-Taste gedrückt. Aber es war wirklich cool anzusehen. Ja. Und dieser Park, in dem ich da war, wo diese Delfine lebten, der hat versucht auch, dass die wissen um die Vorurteile und die versuchen natürlich auch ganz klar nach außen zu kommunizieren. Ich habe nur ein bisschen Flippermusik versucht im Hintergrund zu machen. Achso, die versuchen natürlich, mach ruhig weiter, die versuchen ganz toll nach außen zu transportieren auch, dass sie sich sehr um die Tiere kümmern. Ja, keine Ahnung. Also ich habe es mir angeguckt. Ich hoffe, der ein oder andere Delfin wird jetzt mit meinem Eintrittsgeld auch ordentlich verpflegt. Mhm. Und es war sehr cool anzusehen. Also wie man die so dressieren kann, ist schon sehr interessant. Ich war außerdem... Das war im selben Park gewesen. Da war eine Vogelshow und da war sehr eindrucksvoll. Man saß in so einem römischen Theater, also so einem Halbkreis, ne, mit vorne einer Bühne. Ein Kolosseum. Und sowas in der Art, genau. Also so, genau, so ein Halbkreis. Und auf der Bühne stand eben der die Show präsentiert hat. Und dann zeigte er hinter die Zuschauer, also in den Rücken der Zuschauer. Und alle drehten sich um und dann kam auf einmal ein Riesenvogel flach über die Köpfe hinweg geflogen. Ja, das war schon sehr eindrucksvoll. Also der kam auf Kommando, kam der da plötzlich aus dem Nichts, flog über die Köpfe der Zuschauer. Und dann wurden auch Papageien vorgeführt und auch die drehten ihre Runde über die Köpfe der Zuschauer. Ne? Also wirklich, dass du spürtest bei den Temperaturen dann den Flügelschlag, ne, der von so einem Ara ja relativ doll spürbar ist, weil der ziemlich groß ist. Ja. Ne? Und das war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Und ich war in einem Krokodilpark. Der war erst sehr langweilig da, der Ausflug hin, weil die Krokodile natürlich einfach nur blöd in der Sonne rumliegen und sie nicht bewegen. Ja. Ne? Bis dann da die Fütterung war und da merkt man dann mal, dass so ein Krokodil eigentlich nur so tut, als wenn es sich in der Sonne langweilt. Da ging dann richtig die Post ab, also sehr interessant. anzusehen. Mate, hast du da richtig was erlebt im Urlaub? Richtig erlebt im Urlaub, nicht nur am Strand gelegen. Ne? Ja. Nicht nur Muscheln und Steine gesammelt, die man wahrscheinlich gar nicht mitnehmen darf. Genau, hast du lieber so ein Krokodil und so einen Geier mitgenommen. Richtig, lieber ein Krokodil. Und dann gab es am Ausgang noch die Handtaschen zum Kaufen. Nein. Stefan, weißt du, wie lange so ein Krokodil ohne Nahrung und Trinken, also ohne Essen und Trinken auskommt und überlebt? 4 Wochen. 2 Jahre. Echt? Krass. Ja. Wenn ich das Englisch richtig verstanden habe, waren 2 Jahre. Nein, 2 Jahre. Dann gesagt, 2 Jahre können die ohne Essen und Trinken. Ja, irre. Auskommen. Ja, die liegen dann 2 Jahre rum. Die liegen dann 2 Jahre einfach rum, genau. Mhm. Und tauchen, also unter Wasser, können Krokodile 2 Stunden sein. Da war ich ein bisschen enttäuscht, hatte ich ein bisschen mehr erwartet von dem Krokodil. Sind doch blöde Tiere, oder? Nee, eigentlich schon, aber, ja. Achso, das musst du nicht zu Hause haben. Ja, nee. Aber die haben mega Kraft, ne? Also, wenn die zubeißen, man kennt es ja so aus Reportagen aus dem Fernsehen, da habe ich schon Sachen gesehen, Halleluja, sage ich nur, ne? Ja, also, das in Action zu sehen, ist schon wirklich eindrucksvoll. Die fressen ungefähr 10% ihres eigenen Körpergewichts. Mhm. Und so ein Krokodil wiegt mal gern bis zu 900 Kilo. Ja, überleg mal, ist eine Mahlzeit 90 Kilo. Ja. Und was auch sehr interessant war, ist, er hatte dort totes, rohes Huhn in die Gehege geworfen. Zum Glück und hast du jetzt tot gesagt. Nee, es war wirklich tot, weil jetzt kommt der interessante Fakt. Der warf das halt rein und solange das flog, sind die draufgestürmt und wirklich dann auch, wer zuerst kommt, malt als erstes, also wirklich mit Gerangel. Mhm. Und wenn es dann aber landete und auf da irgendwo rumlag, hat sich dafür kein Krokodil mehr interessiert. Nee. Ne? Und das Ding ist, die wissen noch ganz genau, wo das liegt. Die können das sehr wohl riechen, ne? Aber die gehen nur rauf, wenn es sich bewegt. Er hat es dann mit dem Stock angewackelt und dann sind die sofort wie die Raketen losgeschossen. Ach so, okay, verstehe. Das ist heißt, ein ganz wichtiger Tipp für euch. Nicht bewegen. Wenn ihr mal vor einem Krokodil steht, einfach nicht bewegen. Ich habe den Ranger, der das da alles erklärt hat, auch gefragt, ob das eben die richtige Verhaltensmöglichkeit sei, sich nicht zu bewegen bei der Begegnung mit einem Krokodil. Und dann sagte er, ja, das ist in jedem Fall richtig, dann lebt man 5 Minuten länger. Weil der ja dein Blut riecht wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich muss man dann doch irgendwann wackeln und dann ist es eh zu spät, keine Ahnung. Ja, na, einfach wegrennen wahrscheinlich. Ja, wegrennen, ja. Also ich glaube nicht, dass man schneller, aber ich weiß nicht, ob man schneller als ein Krokodil rennt. Doch, ein Krokodil also schon ist ganz super schnell, glaube ich, ja. Das kriegst du, glaube ich, gut, nicht gut, dass wir das hier in Deutschland nicht haben. Nein. Das würde sofort untersagt werden vom Tierschutz. Krokodile würden hier in Deutschland sofort verboten werden, ja. Ja. Aufgrund ihrer Unkollegialität. Ja, aber du hast natürlich recht, also das ist immer eine super Attraktion im Urlaub, ne? Also genau, was du erzählt hast, so eine Tiershows, kenne ich auch aus meinen früheren Urlauben. Da haben wir das genauso immer erlebt und es war wirklich echt spannend und beeindruckend immer, was sie da gemacht haben. Und eigentlich auch eine tolle Sache, ne? Weil es sind ja irgendwie trainierte Tiere, aber es gibt heutzutage so viele kritische Stimmen dazu. Kann man jetzt halten, wie man will. Da hat jeder wahrscheinlich eine andere Meinung zu. Aber ich finde es eine tolle Sache, muss man ehrlich sagen. Ihr könnt uns ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben, ne? Also entweder ihr macht das per Direktnachricht auf Instagram. Dort haben wir den Account podcast.iidi oder auf Twitter podcast_iidi oder ihr schickt eine Mail an podcast@juba.de. Könnt ihr uns ja einfach mal wissen lassen, wie ihr so zu diesem Thema Tierpark, Zoo und so steht, ne? Ob man das lieber lassen sollte oder ob das vielleicht doch eine ganz interessante Sache ist, um vielleicht auch den Bezug zu diesen zur Natur zu bekommen und vielleicht dann sogar besser mit der Natur umzugehen. Also das war zumindest das Ansinnen der Parks, in denen ich jetzt war, die wirklich gesagt haben oder denen ihre Mission war, guckt euch die Tiere ja an und seht, was es, wie schützenswert das doch eigentlich ist. Mhm, auf jeden Fall. Das war doch alles Aufzuchten aus den Parks selber. Also die, das erste Tier wird wohl irgendwo aus Wildnis kommen, aber die Tiere, die dort ausgestellt, wie es klingt, waren halt alles Nachzuchten und keine Wildfänge. Ja. Ja, also ich glaube, mittlerweile sind die da ja auch sensibilisiert, ne? Und naja, ich glaube, das wird auch immer strenger geprüft heutzutage. Kommen wir mal zurück zu der U-Bahn, die zum Tierpark fährt. Oh ja, U-Bahn. Also Tierpark U-Bahn ist natürlich ein super Stichwort, weil es gab ein Jubiläum. Du hattest ja vorhin berichtet, für den Tierpark wurde extra die U-Bahn dann auch verlängert. Genau, na? 1973. Und die wurde dann weiter verlängert, und zwar 1989 bis an die Grenze Berlins fast, im Osten. Genau, in mehreren Stufen wurde die verlängert, aber die finale Verlängerung war bis nach Hönow. Das ist übrigens der einzige U-Bahnhof in Brandenburg offiziell, ne? Also kann man sagen, die Berliner U-Bahn fährt auch bis Brandenburg. Zum genau. B-Tarif muss man dazu sagen, also es ist kein C-Netz. Ist richtig, B-Netz noch. Ist noch die Ausnahme B-Tarif. Und genau, diese wurde verlängert und das ist jetzt genau 30 Jahre her gewesen. 89 hast du gesagt, ne? Also 30 Jahre, weil wir haben ja auch 30 Jahre Wende, aber da kommen wir in den nächsten Wochen zu. Und da gab es aufgrund des Jubiläums eine Sonderfahrt mit dem U-Bahn-Typ E3, die ich genutzt habe. Das war nämlich am 21. Juli, da fuhr für 5 oder 6 Stunden dieser Zug zwischen Biesdorf Süd und Hönow immer hin und her. Und wer nicht weiß, was der Typ 3 ist, das ist im Prinzip baugleich mit der Ostberliner S-Bahn, nur halt im U-Bahn-Netz, ne? Und schön in Gelb. War super schön, waren super nette Leute. Und, bist du mitgefahren? Selbstverständlich. Ich wollte eigentlich noch länger mitfahren, aber leider gab es dabei einen Zwischenfall, über den ich auch berichtet habe auf unserem Instagram-Account. Weil es gibt immer wieder Idioten, die unter Alkoholeinfluss halt nicht wissen, was sie machen. Und da hat halt einer randaliert und eine Scheibe eingetreten, ne? Also, das war also schon. Also, ich war ja auch auf der Strecke unterwegs zu der Zeit. Also, ich habe auch ehrlich gesagt gehofft, dass ich diesen Zug erwische. Aber das hat dann nicht geklappt. Also, ich war so gegen 15 Uhr auf der Strecke. Na, da war schon vorbei dann, ja. Der Puno bis 15 Uhr, glaube ich. Ach so, okay. Ja, also wie gesagt, es war ein Zwischenfall, wo alle dachten, oh je, jetzt ist vorbei, weil es hieß dann auch direkt, ja, für heute ist Schluss. Aber ja, die haben natürlich alles gegeben, das zu reparieren. Und ja, also wie gesagt, er hat nicht nur die Scheibe eingetreten, er hat auch die Leute angegriffen. Und das war natürlich für so einen Tag. Hast du das hautnah miterlebt oder? Ich war im anderen Wagen, aber ich habe es über Funk mitbekommen. Ja. Na? Und das war schon ein komisches Gefühl, also ziemlich beängstigend, weil ich eben davor mich gerade noch mit dem einen unterhalten habe. Also in jedem Wagen sind ja dann auch Beschäftigte aus dem U-Bahn-Museum mitgefahren, um den sozusagen zu schützen und den Leuten alles zu erklären und die Türen natürlich zu bewachen, weil es ist ja ein historischer Zug, da ist die Sicherheit nicht so wie heute. Kann man die Türen während der Fahrt noch aufmachen? Ja, aber da gibt es mittlerweile die Anforderung, dass da halt auch ein Sicherheitssystem drin ist, was ja früher nicht war, weil man kennt ja auch noch Fernsehbilder von früher, wo die Bahnen mit offenen Türen losgefahren sind und angehalten haben. Ja, ich kenne das auch noch. Als Jugendlicher bin ich auch während der Fahrt, also nicht während der Fahrt, sondern bei der Einfahrt in den Bahnhof ausgestiegen. Da habe ich schnell gelernt, dass man nicht gegen die Fahrtrichtung aussteigt während der Fahrt, sondern mit der Fahrtrichtung. Sonst fällt man direkt hin. Gut, wie viele Versuche brauchtest du, bis du das gelernt hast? Das hat beim ersten Mal gleich funktioniert. Ach, sehr gut. Ich habe beim ersten Mal sofort begriffen, dass hier was nicht stimmt. Ja, aber es war schon echt krass, so wie früher halt, ne? Die, so eine S-Bahn-Geräusche in der U-Bahn und die wirkte viel geräumiger, die U-Bahn. War halt wirklich für Nostalgiker. Und richtig, richtig beliebt, also ganz viele Leute mit Fotoapparaten auch und Kameras. Und ja, das glaube ich. Also Trainspotter waren da garantiert etliche unterwegs. Auf jeden Fall. Also war sehr schön. Und ich kann verraten, es wird dieses Jahr noch eine weitere Sonderfahrt geben. Und zwar auf der U2. Das ist ja auch eine historische Linie, die sogar durch Ost- und West-Berlin fährt. Und da wird es auch einen historischen Zug geben, noch im Herbst, glaube ich. Und ich kann mich an letztes Jahr oder vorletztes Jahr erinnern, gab es auf der U6 auch eine historische Fahrt. Und die war so überlaufen, dass ich da keine Chance hatte reinzukommen, weil die Wagen waren so voll. Das hat mir gar nicht gefallen. Aber naja, trotzdem hat man ein Foto erwischt. Ja, also sehr schön und auch muss man auch mal ganz klar sagen, die Arbeit des U-Bahn-Vereins hier, man sollte auch mal ins U-Bahn-Museum gehen. Das habe ich mir auch vorgenommen, ich habe es noch nie geschafft. Da würde ich auf jeden Fall mal hingehen. Olympiastadion ist das, ne? Genau, genau. Ja, und da ich sieht glaube, man dann auch diese Euro Eintritt Züge. Oder irgendwas. Ich glaube, das ja, ist ja lächerlich. Ich bitte dich, was sind 2 ich Euro? Ich glaube, das waren relativ geringe Eintritte. Ne? Ja. Ja, weil halt auch, wie gesagt, die Leute arbeiten da halt ehrenamtlich, motzen den Zug auf, sodass er fahren kann. Also das ist schon echt eine Leidenschaft für die, ne? Aber da muss man auch sagen, nicht nur die Fans der BVG oder auch der S-Bahn leisten große Sachen. Also das öffentliche Verkehrsnetz hier in Berlin, wir hatten das ja schon, als wir im Podcast zum Thema Streik hatten, ja. Hatten wir schon drüber gesprochen, dass wir da eigentlich uns sehr, sehr glücklich schätzen können hier in Berlin. Und um jetzt nochmal den Bogen nach Spanien zu schlagen, ich wollte unbedingt das spanische öffentliche Verkehrsnetz mal ausprobieren, sowohl Bus als auch Bahn. Und ich wurde sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich wurde wirklich sehr positiv überrascht. Also es ist komplett unkompliziert, das alles zu benutzen. Da ist es wie in anderen Ländern, dass man den Bahnsteig nur mit Karte betreten kann. Also Karte in den Schlitz stecken, rausnehmen, dann geht so eine Glastür auf. Drehkreuz oder sowas. Genau sowas in der Art. Und wo ich ein bisschen überrascht war, auf jedem Bahnhof steht halt ein Sicherheitsmensch und die haben in Spanien keine Pistolen, sondern die haben Schlagstöcke, so eine langen Schlagstöcke immer bei und die fahren dann auch mit der S-Bahn mit. Keine Ahnung warum, war alles friedlich und ruhig und von den Fahrtkosten her, ich habe für eine halbstündige Fahrt, glaube ich, 1,80 Euro war das bezahlt. Also vergleichbar mit Berlin. Ja. Der Unterschied ist, es gibt keine Ermäßigung. Und was komisch ist, dass Kinder in der Bahn, also S-Bahn, U-Bahn oder was auch immer das ist ähnlich wie in anderen deutschen Städten, eben mehr so ein Zug, dass die Kinder dort ab 4 Jahre oder bis 4 Jahre kein Geld bezahlen. Und im Bus bezahlen die ab 3 Jahre oder bis 3 Jahre nur und dann aber voll. Fand ich ein bisschen seltsam. Im Bus fand ich auch seltsam, dass der Busfahrer das Geld in die Brusttasche steckte, obwohl er so ein Automat hat, wo er das, keine Ahnung. Ja. Aber das war wirklich ein Bus, ja? Das war ein Bus, ja. Die haben auch Busnummern dran und sie haben tatsächlich auch viele Linien da. Ja. Die haben sogar eine App, was ich gut finde, um halt so die Stopps sich anzugucken. Was ein bisschen komisch ist, sind die Ankunftszeiten. Das ist immer so, in der Zeit von bis kommt dann Bus. Ach so. Also selbst der Bus, der alle 20 Minuten kommt, steht dann da. Von dann bis dann ungefähr kommt der Bus. Dann hat so ein Ortsteil irgendwie 3, 4 Haltestellen und die sind gar nicht aufgeführt, wann da, um welche Zeit der Bus dort ankommt. Und was mir aber am meisten gestört hat, ist, oder was ich sehr unpraktisch fand, dass an den Bushaltestellen die Station nicht dran steht. Das heißt, du fährst mit dem Bus, guckst raus und weißt jetzt nicht, welche Station ist das jetzt. Ach so. Im Bus selber läuft das zwar durch, aber nur ganz kurz. Also da muss man wirklich mit Atlasaugen irgendwie diese Anzeige im Auge behalten, um den Punkt zu erwischen, wo angezeigt wird, was die nächste Station ist. Ja, aber siehst du mal, wie verwöhnt du von Berlin bist. Ja, muss man schon sagen, wie gesagt, in Berlin kann man sich da eigentlich über nichts beschweren, weder über den Takt noch über die Usability, möchte ich mal sagen. Ja. Ja, und bei den Spaniern, wie gesagt, da war ich sehr positiv überrascht, dass das dann doch alles so easy geht. Ja. Eine Sache habe ich gemacht, die ich in Berlin eigentlich gedacht hatte, die ich nie machen würde. Ich bin mit so einem Sightseeing-Bus gefahren. Ah. Und zwar bieten die tatsächlich sehr, haben ein sehr gutes Angebot dort, so eine Hop-on-Hop-off-Geschichten, da bezahlt man für eine Person 30 Euro, das klingt jetzt erstmal viel, aber das ist ein Bus, der fährt eine Riesenrunde durch Malaga und du kannst jederzeit einsteigen, aussteigen, wie du lustig bist, hast Kopfhörer, die du in den Bus anstöpselst, in deiner Sprache Erklärungen anhörst, kannst eine Tour dann auch machen mit einem Boot, fährst also mit so einem Boot einmal aus dem Hafen raus, ins Meer rein, eine große Runde und hast Eintritt in verschiedene Sehenswürdigkeiten und da war ich echt auch sehr positiv überrascht, auch super organisiert, da kommen einem keine Fragen hoch, dass man sagt, hey, wie muss man das jetzt benutzen, das ist alles ganz glasklar, da gibt es auch eine App dazu, und du siehst da alles, was man eigentlich so sehen müsste. Also das ist wirklich cool. Und in Berlin dachte ich immer, das sind hier so eine Abzocker. Weiß ich nicht, die, ja, Abzocker, die chauffieren halt die Touristen irgendwie durch die Gegend, ne, ziehen ihnen das Geld aus der Tasche. Aber womöglich ist es in Berlin. Auf keinen Fall. Also ich kann das von Bekannten berichten, die neulich in Berlin waren und die haben auch diese Touren genutzt. Es gibt ja mehrere Linien, die man dann nutzen kann. Und die sagen, das war richtig toll. Also das glaube ich denen auch, weil man sieht halt auch viel, ne? Ja, nur in Berlin, da gibt es ja, ich glaube, vielleicht ist es deswegen mein Eindruck so, in Berlin gibt es ja den 100er Bus und auf der Linie des 100er Bus, der fährt wirklich die tollsten Sehenswürdigkeiten zum normalen öffentlichen Verkehrs ÖPVN-Tarif ab, ne? Also 2,30 Euro oder was ist es mittlerweile? Nee, ist es nicht 2,80 oder so? Ja, wenn man eine Jahreskarte hat, kennt man die Preise nicht. Vielleicht sind es auch 2,80 mittlerweile. Auf jeden Fall dachte ich immer, Leute, die statt im 100er Bus zu sitzen und sich das angucken, mit so einem Hop-on-Hop-off-Bus oder Sightseeing-Bus für 20 Euro fahren oder was der kostet, die müssen ja eigentlich doof sein. Na gut, doof nicht, weil woher sollen sie es wissen? Aber es ist natürlich so, den BVG-Bus, den darf man nicht verlassen und wieder einsteigen und wieder verlassen und wieder einsteigen. Ne? Doch, du kannst auch aussteigen und wieder einsteigen in den nächsten. Nein, aber wie gesagt, der 100er-Bus fährt ja nur eine definierte Linie und diese Sightseeing-Busse, Berlin ist halt groß, ne? Und es gibt so viele Sehenswürdigkeiten in allen Ecken von Berlin und da lohnt sich das auf jeden Fall. Also das. Aber wer für einen schmalen Taler mit wenig Zeit einfach mal schnell was in Berlin sehen will, der steigt in 100er Bus, setzt sich da vielleicht auf jeden am besten ganz oben vorne in die erste Reihe, ist ein Doppelstock, Doppeldecker, wenn setzt er fährt. In die erste Reihe und dann fährt er da einfach mal die 100er Strecke komplett durch. Da sieht man schon das Who is Who der Sightseeing-Objekte in Berlin. Ne? Aber möglicherweise ist man da nicht so flexibel wie mit so einem touristischen Bus. Das stimmt schon. Ja. Naja, wie gesagt, apropos Bus, wie modern waren denn die Busse in Spanien? Das waren so Reisebusse, also eigentlich Überlandbusse. Also die vom öffentlichen Verkehrsnetz, die waren eigentlich, doch, die waren ganz cool. Die waren modern, die hatten sogar USB-Anschlüsse. Die hatten Anzeigen, die hier durchlaufen. Ne? Also nee, die waren schon ganz modern. Mhm. Guck an, aber so einen ganz modernen Bus wie Berlin haben die noch nicht. Ja, sehr gute Überleitung zu dem Bus überhaupt in Berlin, den du dir angeguckt hast. Ich hätte es fast vergessen, aber stimmt, du hast ja den E-Bus in Berlin dir angeguckt. Richtig. Na, ich habe den ein bisschen studiert, habe immer mal beobachtet, wann der so fährt und dann habe ich gedacht, Mensch, da stellst du dich doch mal an die Haltestelle. Und, okay, dann wo und wann? Wo und wann erwischen wir diesen Bus? Also der E-Bus, wir reden natürlich von dem E-Bus, von dem elektrischen Bus. Da hat Berlin, glaube ich, aktuell zwei Sorten. Und der fuhr bis jetzt und wird auch weiterhin auf der Linie 142 fahren. Vom Hauptbahnhof, glaube ich, zum Ostbahnhof. Also Ostbahnhof. Beziehungsweise der fährt sogar noch weiter. Genau. Der fährt nicht alle Fahrten enden am Hauptbahnhof. Ich glaube, der fährt sogar noch weiter. Ich kann jetzt nicht sagen. Das heißt, man fährt mit diesem Bus die East Side Gallery lang, ne? Nein, die East Side Gallery, nee, die ist ja hinterm Ostbahnhof erst. Achso, der fährt nicht hinterm Ostbahnhof weiter. Okay? Aber das ist auch ein gutes Stichwort. Genau das wird nämlich passieren. Ab 4. August ändert sich nämlich einiges. Also hat sich jetzt schon geändert, wenn ihr den Podcast hört. Da werden nämlich in der Innenstadt einige Linien getauscht und die Routen auch verändert. Und es wird eine, ich sag jetzt mal, Prestige-E-Bus-Linie geben von der BVG. Und das ist genau die Linie, die René jetzt anspricht, die dann auch an der East Side Gallery langfährt. Welche Linie ist es dann? Ist es dann die umgebaute 142 oder? Nein, die bleibt die 142. Die wird auch weiterhin mit E-Bussen betrieben. Natürlich muss man immer zu sagen, nicht komplett, ne? Also E-Busse haben natürlich auch ihre Grenzen. Die können nicht den ganzen Tag fahren und es wird auch normale Busse. Ich glaube, die haben auch nicht so viele, oder? Naja, doch, die haben jetzt schon mittlerweile recht viel. Und demnächst wird sogar ein Gelenkbus dazukommen, E-Bus-mäßig. Da bin ich auch mal gespannt. Nein, und zwar wird es eine neue Linie geben, die 300. Nach der 100, die 200 und gibt es dann auch die 300. Und das ist die E-Bus-Prestige-Linie, sage ich mal. Und die fährt von der Warschauer Straße über die East Side Gallery, Ostbahnhof, Alexanderplatz. Und dann weiter sozusagen wie die jetzige 200 unter den Linden sozusagen zur Wilhelmstraße, Potsdamer Platz. Und cool. Da endet die, genau. Okay, das ist ja also von der Warschauer Straße, Eastside Gallery lang, das ist ja schon mal ein Partybus. Ja, könnte passieren, ne? Könnte passieren. Und da fährt ununterbrochen ein E-Bus? Ja, wie gesagt, der wird nicht ununterbrochen sein, aber die BVG argumentiert natürlich, dass der gerade in der Innenstadt, in dem Bereich fährt, Leipziger Straße, die natürlich auch jetzt von den Stickstoffwerten da irgendwie ziemlich belastet ist. Es ist natürlich alles nur aus meiner Sicht natürlich Show, ne? Also, ja. Aber es ist natürlich cool. Ich muss ehrlich sagen, E-Busse sind schon gar nicht so schlecht. Also ich habe neulich neben einem gestanden und zwar im Ostbahnhof 142er und wenn der losfährt, dann denkt man schon, man ist in der Zukunft. Hast du mal Formel E geguckt? Ja. Und da genauso, denkt man genauso auch, klingt das, ja. Ja. Aber die haben eine super Beschleunigung, muss man sagen. Natürlich, man darf jetzt nicht zu viel erwarten, ne? Weil die Durchschnittsgeschwindigkeit in Berlin von so einem Bus ist halt nicht sehr hoch. Und, gut, aber mit so einem Bus fährt man auch nicht wegen der Beschleunigung, sondern wegen der Nachhaltigkeit. Stimmt, ja. Deswegen bin ich gleich mehrfach gefahren, auch wenn ich es gar nicht nötig hätte. Nein, also ist natürlich auch ein super moderner Bus, wie du schon sagst, USB-Anschlüsse hat er auch. Und was cool ist, in dem E-Bus könnt ihr euch auch gerne ganz hinten hinsetzen, das ist kein Problem. Auch, ja, das ist in einem normalen Bus eine Qual, also im Sommer zumindest. Im Winter geht es vielleicht noch, denn da ist es richtig heiß. Genau, ne? Aber also wirklich ein schönes Fahrgefühl und also macht wirklich Spaß, muss man sagen. Ja, sehr cooler Tipp. Das heißt, wir treffen uns also demnächst alle zusammen im 300er Bus, im 300er E-Bus, wo Stefan seine Kreise fährt. So ist es, ne? Und Stefan wird garantiert die nächsten zwei Wochen einen halben Tag Urlaub nehmen dafür, um halbtags mit dem 300er durch Berlin zu kurven. Du wirst lachen. Ich habe es schon getan. Nee, wie heißt es? Ist es nicht Zukunft 2 oder so? Heute kann ich dir sagen, ich werde es am Sonntag tun, aber wenn dieser Podcast erscheint, habe ich es schon getan. Aha, okay. Ja, wir können uns gerne Sonntag treffen, René. Ja, ich weiß ja, wo du bist. Ich werde es mir überlegen. Ja, kann dir ja schreiben. Ne? Nein, auf jeden Fall. Und wie gesagt, noch der Hinweis, achtet darauf, auch die Linie 200 und M48 und 245 werden ihre Routen ändern ab 4. August. Also guckt noch mal genau. So viel zum BVG-Podcast. Wahrscheinlich müssen wir eine eigene Rubrik einrichten, damit Stefan sich richtig austoben kann. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt unsere Jahreskarten geschenkt dafür. Nein, natürlich nicht. Wenn du jetzt gerade über dein Lieblingsthema sprechen durftest, dann möchte ich zum Abschluss auch noch eine Sache kurz loswerden, über die ich mich in meinem Urlaub sehr, sehr gefreut habe. Bei dir war es die Busfahrt, die jetzt noch vor dir liegt. Bei mir war es, ich war Geocaching gewesen natürlich auch. Ich wollte natürlich auch in Spanien. Das hast du doch auch versprochen im Geocaching-Podcast. Ach so, habe ich das versprochen? Ja, dann kann ich also Geocaching-Podcast, das war Nummer 8. Ne? Ihr könnt da noch reinhören, da waren wir in Berlin geocachen. Ja, und ich war in Spanien unterwegs und habe mehrere andalusische Geocaches gehoben und habe einen Geocache in Gibraltar gehoben. Mhm. Gibraltar, für die es nicht wissen, ist der Südzipfel Spaniens, der aber englisches Hoheitsgebiet ist. Ich musste tatsächlich eine Einreise vollziehen. Ich musste also im Bus sitzend, lief ein Polizist durch die Reihen, kontrollierte die Ausweise. Also jetzt nicht, dass er jeden in die Hand nahm, aber er lief durch, guckte mit grimmiger Miene die Gesichter an und verglich die mit dem Foto. Ja, und bei der Ausreise musste ich sogar den Bus verlassen und musste zu Fuß durch eine Kontrolle laufen und eine Gepäckkontrolle, die aber nicht durchgeführt wurde. Also das ist alles vorhanden und dort wird aber dann nur in manchen Fällen dann wohl tatsächlich gemacht. Aber ja, ich war in Gibraltar und habe die kurze Zeit, die ich dort Aufenthalt hatte, genutzt, um einen Geocache zu finden. Und der war so ungünstig auch noch platziert. Da hat ein Auto vorgeparkt und die Spanier parken halt auf den Millimeter genau, dass ich über eine Mauer klettern musste und um kopfüber diesen Geocache zu kommen, weil ich halt nicht hinter das Auto gekommen bin. Gibt es davon ein Video? Geocache. Ja, davon gibt es ein Video. Ich habe einen Geocache in Gibraltar gefunden. Ja, das ist und doch mal was richtig super Besonderes. Super stolz darauf. Ja, schön. Ja. Gibraltar. Ich überlege gerade, war das nicht Gibraltar, die Fußballer Gibraltar von ist Gibraltar? Die Ecke, die Straße von Gibraltar ist ein Gewässer, ein Wasserabschnitt und der verbindet den Atlantischen Ozean mit dem Mittelmeer. Mhm. Genau. Ja. Und du kannst von Gibraltar aus, kannst du quasi europäisches Festland und die afrikanische Küste sehen. Genau, ist genau dazwischen. Ja, sehr coole Sache, sehr coole Ecke. Also ja, definitiv ein Highlight in meinem Urlaub. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Wie viel Geocache hast du aktuell gefunden? Ich muss ehrlich sagen, ein bisschen eingeschlafen. Ist ein bisschen eingeschlafen? Du hast dich vor 2 Wochen angemeldet oder vor 3? Ist ein bisschen. Ich habe noch gar nicht angefangen, muss ich ehrlich sagen. Nein, du musst ja die anderen unbedingt nachloggen. Ja, ich wie gesagt, das können wir auch nochmal in Angriff nehmen. Vielleicht jagen wir ja nochmal irgendwas im Podcast. Ja. Mal gucken wir mal. Na? Gut. Ja, Mensch, also jetzt haben wir noch so viele Themen, aber die werden wir heute eh nicht los. Deswegen, Welche Themen haben wir denn noch? Nein, das verraten wir ja nicht. Ach so. Genau. Ja, ich glaube, dass, die Leute wieder auf die Stopptaste drücken. Genau. Also, ihr habt es dann, wie ich jetzt Stefans Worten entnehme, habt ihr es für heute dann schon fast geschafft? Richtig, weil die Stunde ist ja schon wieder um. Ja. Und ich muss sagen, also man merkt wirklich, also wir haben immer ganz viele Themen und durch die Gespräche kommt man da wirklich auf wieder ganz viele neue Themen. Das ergibt sich so viel, das ist einfach toll und da haben wir schon wieder Content für den nächsten Podcast. Du, vielleicht sollten wir im Podcast einfach weniger quatschen. Stimmt, einfach mal innehalten und still sein, meinst du? Ja. Nein, also wie gesagt, René, super, dass du von deinem Urlaub so tolle Sachen berichtet hast. Also das sind richtig gute Erlebnisse. Und ja, ich kann dir nur empfehlen, fahr wieder in Urlaub, damit du noch mehr berichten kannst. Das, ja, ich habe jetzt so ein bisschen Lust, auch die Lust verspürt, das nochmal zu tun. Mhm. Aber ich freue mich auch ganz doll auf meinen Arbeitsalltag am Montag. Du ja sicher auch? Selbstverständlich, ja. Ne? Dann also. Sollten wir das Wochenende jetzt noch nutzen, bevor es dann am Montag losgeht. Du kannst genau. Im U300er Bus morgen fahren. Übermorgen. Ganz genau. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ne? Vielleicht. Und ja, mal schauen. Also wie gesagt, es wird sich lohnen. Macht es einfach mal. Die Touristen werden da, glaube ich, auch sich drauf stürzen. Und mal schauen. Also, ja. Und wenn es, wenn ihr jetzt sagt, ach, das ist doch total langweilig, was ihr da vorhabt, es gibt viel coolere Sachen oder es gibt viel coolere Themen, über die man sprechen kann als irgendwelche Urlaube, dann immer her damit. Sind wir mega heiß drauf. Sagt uns, was euch interessiert und dann machen wir das hier im Podcast sehr gerne zum Thema. Ganz genau. Ne? Wir können ja gerne wieder über Zahnärzte reden. Das können wir gerne auch wieder tun. Und vielleicht habt ihr ein anderes Angstthema. Vielleicht wollt ihr uns ja mal irgendwo hinschicken, wo ihr denkt, dass wir uns da garantiert nicht hintrauen. Also beim Zahnarzt waren wir schon. Also eigentlich gibt es da nichts mehr. Eben drum. Also wir trauen uns alles. Aber nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Das kann böse enden. Na? Ja, also vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Und macht euch 2 super schöne Wochen und abschließend natürlich noch ein Hinweis, bleibt dran, weil jetzt kommen nochmal die Outtakes. Das heißt nochmal, genau. Jetzt kommen die Outtakes. Und mal sehen, was es diesmal ist. In 2 Wochen wieder. Bis dann, macht's gut. Bis dann, tschüss. Ciao. Und jetzt die Outtakes. So, ich laufe. Ich klatsch mal. So, ich hab geklatscht. So, gucken, ob du mir noch per WhatsApp was geschickt hast. Nee, hast du nicht? Nee, natürlich nicht. Okay, ja, möchtest du noch irgendwas sagen vor dem Podcast? Also, ich hab dich vermisst, Stefan, das kann ich dir schon mal sagen. Oh, echt jetzt? Das glaube ich nicht. Aber ich hatte null Bock, dir zu schreiben oder dich anzurufen oder irgendwas. Ach, jetzt, das hast du jetzt gesagt, weil die schon läuft. Kann ich für die Outtakes machen? Ah, das war jetzt gestellt, glaube ich. Das war gestellt. Nee, das war ernst gemeint, wirklich. Nee, die sind halt auch vom Temperament anders, habe ich festgestellt. Also in Deutschland ist halt alles geregelter und das macht es vielleicht manchmal komplizierter. Aber ich finde, wir könnten und sollten mal langsam loslegen. Ich möchte heute noch ins Bett. Mhm. Ach so, ja. So, das können wir machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nee, ich mache nochmal einen kleinen Moment. Wieso? 2. Versuch. Ich habe es ja da extra aufgeschrieben, verdammt. Und um das, die Sache abzuschließen, am 3.8., also für uns, René, morgen, aber für die Hörer leider schon vorgestern, klingt jetzt lustig, aber gab es ein großes Abschlussfest. Und zwar... Das solltet ihr nicht verpassen. Dieses, genau, nächstes Jahr vielleicht. Genau, das Wasserfest. Und zwar ganz in der Nähe, wo wir neulich waren. Mit unserem Bücher-Podcast. Kennst du, ne? Ja, da ist also nämlich ich war ein schon irgendwie. Dort gewesen, da muss man sagen, die, das ist von den Wasser betrieben, aber. Und das ist sehr interessant, weil es so ein paar Einblicke dahin gibt, was so die Wasserbetriebe sonst noch so leisten und wie viel Leidenschaft die auch in das Thema Wasser und vor allem Trinkwasser setzen. Ne? Also in Berlin kann man ja bedenkenlos das Wasser trinken. Kann ich dich mal kurz unterbrechen? Wir müssen mal neu ansetzen, weil ich habe den falschen Ort gesagt. Das war eine Fehlinformation. Ich habe gerade noch mal in die E-Mail geguckt. Ich muss noch mal ansetzen bei der Veranstaltung, weil die ist nicht von den Bäder, von der Wasserbetrieben. Das ist nicht das Wasserfest. Ich habe mich, glaube ich, von der Radiowerbung irritieren lassen. Findest du irgendwo? Ja, am 4. August. Stopp, muss okay, noch mal. Sorry. Genau. Du weißt aber auch, dass ich deine Spur dann auch löschen kann, ne? Wenn ich wieder aufeinander liege. Will ich aber nicht. Genau. Will ich aber nicht. Okay. Jetzt haben wir es komplett versaut. Jetzt haben wir. Ja, mach mal sauber. Ja, und am 4. August ab 11 Uhr sehr viel Erlebnisbericht. Ja, ich wollte das ein bisschen, dass die Leute müssen ein bisschen was von der Welt mitkriegen. Wir müssen ein bisschen erzählen, was da draußen vor sich geht. Wir können. Hallo, wir sind im Berliner Podcast. Wir dürfen das nicht länger verschweigen, was da abgeht. Man kann auch Berlin verlassen. Man kann. Hinter Berlin gibt es noch mehr. Mehr. Ja. Mehr, verstehst du? Mehr. Ja, René will mehr. Ich hatte noch so einen geilen Tipp eigentlich gehabt. Lass ich jetzt was denn? Ich hatte mir extra für einen Urlaub, wollte ich mir eine Unterwasserkamera kaufen. Also ich habe eine, aber ich hatte keinen Bock, die mitzunehmen, weil ich hatte Angst, dass die vielleicht verschütt geht, weil die so klein ist, fällt mir ins Meer, ist weg. Und dann habe ich, hat ein Kollege mir erzählt, dass er sich für 30 Euro eine gekauft hat. Da dachte ich, na meine Güte, ey, für 30 Euro, die kostet normalerweise 10-fache. Hat er mir ein Video von gezeigt und da war ich so überzeugt, dass ich mir die geholt habe und super. Für 30 Euro eine Unterwasserkamera mit umfangreichen zu. Und das ist dann auch nicht schlimm, wenn du die verlierst. Und genau, wenn die verloren geht, ja, dann scheiß drauf. Ich habe die das ist so eine, die wirfst du ins Meer und dann schwimmst hinterher und guckst, ob du eine geile Aufnahme beim Flug gemacht hast. Und wenn du sie nicht findest, dann nimmst du halt die nächste. Ich muss dich leider abwürgen, Stefan. Ich muss schon seit einer Stunde pullern. Ach so? Na, wärst du doch, das hättest du doch mal einen Podcast machen können. Das wäre doch lustig gewesen. Ja. Verstehst du? So, der René ist gleich wieder da. Dann kann Stefan jetzt über Fußball reden. Die Peinlichkeit wollte ich das ja wär's gewesen. Mit dem Mikro auf dem Klo zu sein. Achso, ja, du bist ja verkabelt, also musst dich ja abkabeln. Ein paar Mal erlebt und das ist nur für den Zuschauer lustig oder für den Zuhörer. Nee, dann geh mal auf Toilette und dann schick mir mal bitte schnellstens deine Spur. Also jetzt nicht die von Toilette, sondern die andere Spur, die Tonspur. Kriegst du. Gut, dann danke dir. Dann erhole ich ein bisschen. Vielleicht sehen wir uns Sonntag, aber ansonsten Newton Start in die Arbeitswoche.